des Wildkind, die sich noch um des Wildkind, doch Herzens Wunsch, doch Herzens Wunsch, wer sich bei Freude, bei Freude und Leid, liegt um des Wildkind, doch jedes Mal zum Herzens Wunsch, doch jedes Mal nach Herzenswunsch erklingt.